Während der Sommerferien ist der kleine Klaus bei seiner Oma auf dem Dorf und freundet sich schnell an mit den anderen Kindern seines Alters. Und beim Fußballspielen schlägt der Klaus mit seinem Knie ganz fürchterlich auf den Grandplatz, läuft zur Oma nach Hause und schreit vor Schmerzen, weil auch schon ein bisschen Blut aus seinem Knie herauskommt. Die Oma weiß, was zu tun ist, nimmt den Klaus in den Arm und sagt, ach mein Junge, der liebe Gott wird dein Knie ganz schnell wieder heile machen. Da hört Klaus auf zu schreien, guckt die Oma an und fragt, muss ich rauf oder kommt er runter? Das ist ja die Frage, suchst du nach einem Gott, der immer da ist, wenn du ihn brauchst? Zunächst aber mal sei die Frage gestattet, suchst du überhaupt nach einem Gott? Wenn du nämlich gar nicht nach einem Gott suchst, dann sind die anderen Fragen, die sich daraus ergeben, ja völlig belanglos. So fing ich ja auch letzte Woche an, als ich die erste Predigt dieser Reihe sprach, suchst du nach einem Gott, der dein Leben wirklich etwas bewegt? Oder bist du von dem Gott, den du bisher kennst, nur enttäuscht? Wie ist Gott also wirklich, wenn man mal all die Missverständnisse, die Lügen und die Rätsel wegstreicht, die sich im Laufe der Jahrhunderte um Gott gebildet haben? Denn eins steht fest, die Begegnung mit Gott kann dein ganzes Leben ändern. Also Achtung. Und wenn wir uns heute die zweite Grundeigenschaft Gottes näher anschauen, dann wird das auch eine ganz spannende Angelegenheit. Die Grundeigenschaften Gottes sind, Gott ist allwissend, Gott ist allgegenwärtig und Gott ist allmächtig. Diese drei Grundeigenschaften besitzt nur Gott ganzheitlich, das heißt wirklich völlig. Vielleicht wirst du dir jetzt sagen, das ist doch alles klar, warum dazu noch eine Predigt? Die Frage ist aber immer, bist du sicher, dass du das auch wirklich so ganz und gar und so völlig glaubst? Beeinflusst also das die Art und Weise, wie du täglich lebst? Vor einer Woche hatten wir dieses Thema, Gott ist allwissend. Da hatten wir entdeckt, Gott hat ewiges, immanentes, umfassendes und absolut perfektes Wissen. Es gibt nichts Neues für Gott. Und ich muss ihm, Gott, wirklich wichtig sein, wenn er mich so gut kennen möchte. Wir hatten auch entdeckt, dass Gottes Allwissenheit eigentlich eine gute Nachricht ist. Er weiß nicht nur alles, was du getan hast, sondern er weiß auch alles, was andere dir angetan haben. Kein Gefühl, keine Verletzung, keine Schramme, keine Wunde, keine Träne, die seiner Aufmerksamkeit entgehen würde. Gott weiß es nicht nur, er kümmert sich auch darum. Und wir haben den Trost Gottes für unser Leben letzte Woche gesehen und heute geht es um die Allgegenwart Gottes. Gott ist immer gegenwärtig. Nun, vor etlichen Jahren verbrachten wir mit unseren Kindern und jetzt schon erwachsenen Enkelkindern auf der wunderschönen Insel Föhr einmal gemeinsam unseren Urlaub. Unsere jetzt große, aber damals noch recht kleine Enkeltochter mochte oftmals mutiger sein, als sie altersbedingt eigentlich war. Und als wir bei Ebbe einmal so direkt an der Wasserkante entlang gingen, fragte ich sehr beiläufig, ob sie den Opa nicht doch lieber anfassen wollte. Nein, ich habe keine Angst, bekam ich natürlich als mutige Antwort zurück. Ich hielt meine Hand jedoch so in ergreifbarer Nähe und ohne noch weiter etwas zu sagen, spürte ich plötzlich, wie so kleine Finger um einige Finger von mir sich herum ganz fest klammerten. Irgendwie war da doch Angst vor dem Unbekannten. Ich weiß nicht, was in deinem Leben zurzeit Angst hervorruft. Vielleicht bahnen sich berufliche Veränderungen an. Vielleicht musst du auch durch den dunklen Flur der Arbeitslosigkeit gehen. Vielleicht steht ein Prozess bevor. Du bist zwar gut vorbereitet, aber die Gegenseite wird auch vorbereitet. Und es werden nicht immer saubere Argumente auf dich prallen. Vielleicht hast du ja auch Angst vor dem eigentlich schönen Gedanken, ein Baby zu bekommen. Vielleicht bedrückt dich der Gedanke, dass dein ältestes Kind nun außer Haus geht, um in einer weit entfernten Stadt zu studieren. Vielleicht musst du dich einer neuen oder anderen medizinischen Behandlungsmethode hingeben, wo das Ergebnis auch völlig offen ist. Alle diese Lebensumstände und noch ganz, ganz viele andere könnten dir Angst machen. Egal wie deine Angst aussieht, was du brauchst, ist mehr als alles andere. Jemand, der an deiner Seite geht. Jemand, der dich ohne große Gespräche einfach an die Hand ist. Jemand, der immer da ist. Und wenn du gerade in einer der beschriebenen Lebenssituationen bist, dürfte das ein außerordentlich wertvolles Wissen für dich sein. Doch aus welchem Grund auch immer, es fällt uns allen schwer, diese Tatsache, dass Gott allgegenwärtig ist, zu akzeptieren. Viel schwerer als die Tatsache, an die Allwissenheit Gottes zu glauben. Warum? Vielleicht liegt es ja im Zeitalter der Mikrochips daran, dass wir bereit sind, uns Gott durchaus als allwissend vorstellen zu können, da wir ja selber auch täglich von Supercomputern hören, die ein gigantisches Wissen verarbeiten können. Alles Wissen der Welt kann im Computer gespeichert werden. Wir sind soweit. Mit der Allgegenwart Gottes, mit der Aussage, dass Gott überall ist, da haben wir jedoch schneller unsere Schwierigkeiten. Um hier weiterzukommen, müssen wir also zunächst mal klären, was genau bedeutet Allgegenwart eigentlich. Im Johannesevangelium 4,24 lesen wir, Gott ist machtvoller Geist. Und Paulus schreibt im 2. Korinther 3, der Herr ist Geist. Das heißt, rein technisch gesehen, dass Gott nicht im selben dreidimensionalen Raum lebt wie wir. Er ist überall gegenwärtig, aber nicht substanziell, nicht gegenständlich. Wir können ihn nicht anfassen. Gott und die Welt sind also so gesehen nicht eins. Das wäre ja auch die Lehre vom Pantheismus. Wir könnten jetzt auch lange über absolut und relativ nachdenken, jedoch theologisches hochtrabendes Fachwissen bringt uns in unserem Glauben an den lebendigen Gott durch Jesus Christus nicht unbedingt weiter. Wichtig ist zu wissen, Gott ist in einem Bereich des Universums nicht weniger gegenwärtig als in einem anderen. Gott ist nirgendwo weniger präsent als an dem Ort, an dem du dich gerade befindest. Jeder, egal wo du bist, ob jetzt hier im Gottesdienst, im Gerichtssaal, in deiner Einsamkeit, in deiner Trauer, in deinem Glück, jeder, egal wo du dich in diesem Universum befindest, kannst sagen, Gott ist jetzt hier an diesem Ort. Gott ist genau jetzt hier an diesem Ort. Leider glaubt nicht jeder daran. Von den ersten sowjetischen Astronauten erzählt man, dass sie nach der Rückkehr aus dem Weltraum ganz groß erklärten, sie hätten dort oben keinen Gott getroffen oder gesehen. Da sei einfach niemand. Das waren sicherlich sehr gut ausgebildete Raumfahrer, jedoch eigentlich schlecht nachdenkende Menschen. Hat jemand daran gedacht, ihnen folgende Frage zu stellen? Haben Sie, lieber Raumfahrer, da oben denn den Sonnenwind gesehen? Haben Sie, lieber Raumfahrer, da oben denn die Schwerkraft gesehen? Nein, Sie haben nichts davon gesehen. Dann glaube ich auch nicht, dass diese Dinge existieren. So einfach geht das aber nicht. Ob hinter dem Mond, hinter den Mauern eines Sitzungssaales oder hinter der Tür deines Chefs, ganz egal, Gott ist da. Und so ist die Frage, dass der kleine Klaus rauf muss oder Gott runterkommt, auch nicht so wichtig. Gott ist da und wird sich um das kaputte Knie kümmern. Die Bibel lehrt, dass Gott ein überall gegenwärtiger Gott ist. Und falls du denkst, dass das mit der Allgegenwart Gottes nur eine bedeutungslose theologische Spitzfindigkeit ist, dann sollten wir einfach mal über die Folgen nachdenken. In den ersten Jahren meines Christseins wurde mir und vielen weiteren Jugendlichen in der Freien Evangelischen Gemeinde Hamburg am Holstenwall ein Gott mit erhabenen Begriffen, die vor allem die Distanz und das Nicht von dieser Welt sein Gottes beschrieben und immer wieder gepredigt. Mit der Zeit hatten wir jungen Leute das Gefühl, dass Gott sehr weit von uns entfernt ist. Und wir wussten, was es heißt, Gott vor allem zu fürchten. Und wie wichtig es vor allen Dingen war, Gott zu dienen. Und zwar klar, dass Gott eines Tages über uns urteilen wird. Also mussten wir lernen, ihm zu gehorchen. Das waren die drei Hauptvokabeln: fürchten, dienen, gehorchen. Anfang der 70er Jahre, also der 1970er Jahre, lernten viele Gott dann in einer ganz anderen Weise kennen. Das war ein einschneidendes, das war ein wirklich durchgreifendes Erlebnis. Es fand ein Generationswechsel statt und so war auch ein neuer Jugendpastor da. Und mich faszinierte geradezu sein familiärer Umgang mit Gott. Ich fragte, wie kommt es, dass du Jesus Christus auf so persönliche, lebensbejahende Weise kennst und wir nicht? Diese Frage haben wir dann gemeinsam erarbeitet und entdeckt, dass ich Jesus Christus immer nur als jemanden hatte, der meine Sünden vergibt. Das war ja grundsätzlich richtig. Aber keiner hatte uns bis dahin etwas darüber gesagt, dass Gott vor allem eins sein will, mein fester Freund, der immer an meiner Seite geht. Wir haben es durchbuchstabiert, was es heißt im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wir alle sind Freunde von Gott. Und das ist weit mehr als Vergebung. Das ist doch die erstaunlichste Nachricht des christlichen Glaubens. Es geht nicht darum, dass Gott existiert. Das lehren ja auch alle anderen Religionen. Es geht darum, dass Gott sich leidenschaftlich nach einer liebevollen Beziehung zu den Menschen sehnt, die er erschaffen hat. So sehnt er sich nach dir, so sehnt er sich nach mir, so sehnt er sich nach jedem von uns. Es geht Gott immer nur um die persönliche Beziehung zwischen ihm und mir, zwischen ihm und euch. Was ist mit deiner persönlichen Beziehung zu Gott? Oder anders, was hindert dich, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen? Nichts? Ja, dann tu's doch. Heute, jetzt. Es ist vielleicht für dich überhaupt kein Problem, an die Existenz Gottes zu glauben, okay. Jedoch müssen wir Acht geben, dass die Beantwortung der Frage nach der Existenz Gottes nicht nur eindimensional ausfällt. Für Menschen, die an die Existenz Gottes glauben, kann Gott auch ganz schnell der Chef des Universums werden. Dann geht es meist nur danach, all die Pflichten und Aufgaben, Verbote und Gebote zu befolgen und zu erledigen, die der Chef erlässt. Konsequenzen wie Bestrafung oder Belohnung bestimmen dann unser Glaubensleben, denn wir wollen ja dem Anspruch dessen, was der Chef der Welt entworfen hat, möglichst in irgendeiner Weise gerecht werden. Dann geht es nur noch um Leistung, sich sehen lassen, sich bemühen und. Aber das ist nicht der Gott, der uns in der Bibel beschrieben wird. Nur die toten Religionen, wie die des Islams, der Buddhismus, der Hinduismus und all die anderen, sind gekennzeichnet von dem Bemühen, es der jeweiligen Gottheit recht zu machen. Diese höchsten Wesen sind jedoch immer sehr unpersönlich. Warum? Weil's tote Götter sind. Weil's keine lebendigen Götter sind. Ihnen fehlt jeglicher liebevoller Bezug. Es gibt nur Glaubenslehren, die man befolgen, Codes, die man beherrschen und Rituale, die man absolvieren muss. Und am Ende jedes Tages wird auf- oder abgerechnet. Alle Religionen neigen dazu, zwei Dinge überzubetonen. Glaube und Leistung. Ihnen fehlt das, was den christlichen Glauben so einzigartig macht, nämlich die Erkenntnis, dass Gott eine echte, leidenschaftliche Zuneigung zu jedem von uns hat und dass er uns einlädt, diese Liebe und Kraft, unser Herz zu öffnen und eben aufrichtig zu erwidern. Lasst uns begreifen, dass uns ein liebevoller Gott immer auch gegenwärtig ist, in jeder Unterhaltung, in jeder Beziehung, in jedem Augenblick, auch wenn wir alleine zu sein scheinen. Wir haben etwas Wesentliches verstanden, wenn uns klar geworden ist, dass Gott uns schuf zu einem Leben in Gemeinschaft mit ihm und dann eben auch mit anderen. Das, was Gemeinde ist. Jeder Mensch hat diese Sehnsucht und Gott hat dir eine Möglichkeit gegeben, diese Sehnsucht zu stillen. Er sagt, ich biete mich dir selbst an. Ich will dein Begleiter sein. Die Erkenntnis, dass Gott als mein Freund immer gegenwärtig ist, prägte dann doch mein Leben. Und ich habe den großen Wunsch, dass auch du heute erkennst, dass die Allgegenwart Gottes auch dein Leben verändern kann. Die Allgegenwart Gottes macht uns bewusst, dass wir auch für moralisch-ethische Entscheidungen einen ganz neuen Blickwinkel bekommen. Die Bibel berichtet uns, wie Mose einen Ägypter beobachtete, der einen Israeliten brutal misshandelte. Da Mose das überhaupt nicht gefiel, schaute er sich um, nach rechts, nach links, nach hinten, nach vorn. Und als er niemanden sah, brachte er den Ägypter um und verscharrte ihn im Sand. Wie kam Mose auf die Idee, dass er mit einem Mord ungeschoren davonkommt? Mose ging irrtümlicherweise davon aus, dass die Luft rein war und dass ihn niemand dabei beobachtet hatte. Dabei hatte er doch in alle Richtungen geschaut, nur nicht nach oben. Dasselbe passiert uns, wenn wir nicht im ständigen Bewusstsein leben, dass Gott gegenwärtig ist. Heuchelei entsteht dann, wenn wir in Schubladen denken. Wir lassen Gott in der Gemeinde und am Sonntag und denken, während der Woche begleitet er mich nicht. Stimmt nicht. Etwas Ähnliches können wir im zweiten Buch Samuel über den König David lesen. David beobachtete eine schöne Frau beim Baden. Diese Frau, Bathseba, war allein, denn ihr Ehemann kämpfte zu dieser Zeit in einem Krieg, den der König David befohlen hatte. Einen kurzen Augenblick lang geriet sein moralischer Kompass außer Kontrolle und er nahm Bathseba mit in sein Bett. Sie wurde schwanger und David bekam Angst, dass nun alles entdeckt würde. Was dachte sich David dabei? Keiner weiß, was hinter geschlossenen Schlafzimmertüren passiert? Falsch. Gott sandte einen Propheten, der David gründlich die Leviten lesen sollte. Sicher hat David dann unter dem Eindruck dieser Erfahrung den Psalm 139 geschrieben. Heute denken wir über die Verse 7 bis 12 nach. Dort heißt es, wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Stiege ich hinauf in den Himmel, du bist da, versteckte ich mich im Totenreich, dort bist du auch. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es finstere Nacht. Für dich ist auch die Finsternis nicht dunkel und die Nacht so hell wie der Tag. In Vers 7 schreibt er, wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? David fand keinen Ort. Stiege ich hinauf in den Himmel, du bist da, versteckte ich mich im Totenreich, dort bist du auch. David realisierte, dass es keinen Ort gibt, an dem er Gottes Gegenwart entgehen könnte. Lebst du auch in diesem Bewusstsein? Und dann steht in Vers 11, sage ich, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es finstere Nacht. Für dich ist auch die Finsternis nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Wenn wir ohne ein Bewusstsein für die Allgegenwart Gottes leben, sind wir in der Gefahr, uns von einer Illusion in die andere zu stürzen. Wir denken ganz schnell, keiner merkt etwas von meiner Unehrlichkeit, keiner merkt etwas von meinem ungezügelten Leben, keiner bekommt wirklich etwas mit, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Beispiele aus unserem Alltag, die ließen sich stundenlang fortsetzen. Vielleicht hast du diese Vorstellung und so denkst du vielleicht, ich will es gar nicht, dass Gott so der große Bruder ist, der mich die ganze Zeit überwacht und der bereit ist, mir bei der geringsten falschen Bewegung den Prozess zu machen. Das ist ein falsches Gottesbild und das möchte ich dir nehmen. Gott sagt uns durch seinen Sohn Jesus Christus, schau, ich möchte dich zur Verbindlichkeit anhalten. Ich möchte dir begreiflich machen, dass du mich nie täuschen kannst. Also gib deine dummen Spielchen auf und lasst uns gemeinsam weitermachen. Die erste Auswirkung von Gottes Allgegenwart ist, dass wir uns selbst nichts mehr vormachen müssen, indem wir uns einreden, es würde uns niemand mehr beobachten. Zu dieser Schlussfolgerung kam schließlich auch David und das erfüllte sein Herz mit Freude. Als David erst einmal verstanden hatte, dass es kein Verstecken mehr vor Gott gibt, wurde er von Freude ergriffen und hat dann die Verse, die im Psalm 139, die Verse 7 bis 12 geschrieben. Zusammengefasst heißt es da, Gott ist so außergewöhnlich und ich bin ihm so wichtig, dass es nicht funktionieren würde, falls ich aus irgendeinem verrückten Grund von ihm davonlaufen wollte. Es wäre wirklich dumm, es zu tun. Aber nehmen wir mal an, einfach mal an, es wäre so, Gott würde mich nicht lassen. Ich werde es nie schaffen, aus seinem Gesichtsfeld herauskommen. Und in Vers 8 schreibt David, angenommen, ich wäre ganz unten oder angenommen, ich wäre ganz oben, Gott wäre jedes Mal da. Oder angenommen, ich würde nach Osten in unbekannte Gegenden reisen, Gott wäre da. Und dann diese Verse 9 und 10 machen uns auf tröstliche Weise deutlich, dass Gottes Gegenwart ganz warm, ganz einladend und ganz beruhigend ist. Malt dieses Bild vor eurem inneren Auge, fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht. Was gibt's Schöneres, als morgens zum Beispiel in den Bergen einen Sonnenaufgang zu erleben? Oder fahre ich zum Ende des Meeres, wo die Sonne versinkt? In Key West, unten in Florida, der südlichste Punkt von den USA, da kommen jeden Abend tausende Menschen hin, um den Sonnenuntergang zu erleben. Die fahren hunderte von Kilometern. Das ist das Erlebnis. Und Gott ist da. Auch dort würde deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Egal, wo ich auch hingehe, sagt David, ich kann seine Hand spüren und jeder, der an Gott glaubt, kann immer zu jeder Zeit in den Genuss dieser väterlichen Berührung der Hand kommen. Gott zieht seine Hand niemals weg. Aber wie fragst du jetzt, vielleicht spüre ich seine Gegenwart? Vielleicht sagst du, ich spüre eigentlich nur Ferne und Schweigen. Was könnte das Wissen, dass Gott bei dir ist, in deiner Lebenssituation bedeuten? Gott ist bei dir, aber du musst dich dafür entscheiden, es auch wirklich zu glauben, dass es wahr ist. Und das ist immer eine ganz bewusste Kopfentscheidung. Was hindert dich, was hindert mich daran, die Wirklichkeit seiner Allgegenwart anzuerkennen? Eines der Hauptanliegen Gottes besteht darin, uns von den lähmenden Fesseln der Angst und der Furcht zu befreien. Der Herr ist jetzt hier an diesem Ort. Sage dir diesen Satz immer wieder. Dann, wenn du nichts spürst, dann, wenn du meinst, Gott ist ganz weit weg, sage dir der Herr, Gott ist jetzt hier an diesem Ort. Gott ist jetzt hier an diesem Ort. Werde nicht müde und sage es dir, Gott ist jetzt hier an diesem Ort. Wenn du Gottes Gegenwart anerkennst, musst du nicht vorgeben, dich anders oder besser zu fühlen. Sage es einfach, was in dir vorgeht. Du darfst dabei weinen, du darfst dabei jammern, du darfst auch zu Gott schreien. Alles Dinge, die durchaus auch in der Bibel stehen. Scheu dich nicht, gerade in schlimmen Zeiten Gott anzusprechen. Wie oft hat ein einfaches, ehrliches Gebet auch alle Angst zerstreut. Gott ist jetzt hier an diesem Ort. Ich weiß, dass man sich das meist vorher nicht vorstellen kann, aber ich weiß auch, dass es stimmt. Ich weiß, dass es funktioniert. Und ich möchte mit einem Wort der Gnade zum Abschluss kommen. Gnade, die für dich und die für mich gilt. Und darum geh noch mal zurück an den Text aus dem Hebräerbrief, den wir in der Schriftlesung kurz vor der Predigt gehört haben. Wie hatte ich schon gesagt, Gott möchte dich zur Verbindlichkeit im Glaubensleben mit ihm ermutigen. Er möchte, dass du seine barmherzige Liebe spürst, nicht Strafe oder Druck, sondern wirklich Freiheit zum Glauben. Ich habe einen Freund und dieser Freund heißt Hans. Hans hat einen Sohn, der heißt Matthias. Und Matthias war wirklich nicht immer ganz einfach während seiner Erziehungszeit. Sein Vater musste ihn oftmals strafen. Manchmal hat Matthias eine Strafe bekommen und manchmal nicht. Und während einer guten Phase fragte Matthias seinen Vater, warum er manchmal bestraft wird und manchmal nicht. Oh, sagt der Vater, manchmal bin ich dir halt ein bisschen gnädig. Warum? Einmal war Matthias wieder sehr böse und Hans war entsprechend wütend und stellt seinen Sohn zur Rede. Der wusste genau, gleich wird sein Vater ihn bestrafen. Und als der Arm des Vaters sich streckte und er ausholte, sagte Matthias, kannst du mir nicht ein wenig Gnade geben? In seiner Erregung fragte der Vater, ohne nachzudenken, gib mir einen Grund, warum ich dich nicht bestrafen sollte. Warum? Und der Matthias sagte angsterfüllt und leise, es gibt keinen Grund für Gnade. Es gibt nie einen Grund für Gnade. Nie. Gott ist allwissend und allgegenwärtig und deshalb dieses Kapitel Hebräer 4. Es gibt niemand, dessen Innerstes vor Gott verborgen wäre. Aber trotzdem ist Gott nicht jemand, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Darum sollten wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets, also immer, Liebe und Erbarmen finden. Weil Gott bei dir ist, kannst du anders leben. Treffe also ganz bewusst und freiwillig die Entscheidung, deine ganze seelische Kraft in das Vertrauen auf den gegenwärtigen Gott zu investieren. Und wenn du unsicher bist, dann lese den Psalm 139. Den kann man immer wieder lesen. Bitte Gott, dass er die Erfahrung Davids zu deiner Erfahrung macht. Erinnere dich daran, dass Gott da ist und dass er seine Hand nach dir ausstreckt als dein Freund. Und dann ergreife diese gegenwärtige Freundeshand. Gott ist allwissend, Gott ist allgegenwärtig und seine Allmacht betrachten wird uns noch mehr das mit Christus leben deutlich machen. Dazu in 4 Wochen. Amen.